Remember Me aus Willie Nelsons Erinnerungsalbum an die goldene Zeit der Country-Musik. Die Grammy-Nominierungen gelten immer ein bisschen als Wegmarke für die begehrten Oscars. Von daher sieht es für George Clooney diesmal gar nicht schlecht aus, denn der ist gleich dreimal nominiert und davon zweimal für seinen Film The Ides of March, Tage des Verrats. Darin spielt er einen angehenden Präsidentschaftskandidaten und er hat auch Regie geführt bei diesem Film, der einer unserer Filme der Woche ist. Anke Lewicke, vor der Kamera sehen wir George Clooney ja gern dabei zu, wie er einfach nur gut aussieht oder charmant guckt. Aber wenn er hinter der Kamera steht, dann gilt das so ein bisschen als Garant fürs linke, gute Gewissen Hollywoods. Ist das diesmal auch so? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Und Sie haben es ja schon gesagt, wir befinden uns im Vorwahlkampf und George Clooney selbst bespielt den Präsidentschaftskandidaten für die Demokraten. Und er sagt genau die Sachen, die man natürlich hören will, zur Sozialpolitik, zu den Kriegen. Er beteuert immer wieder, dass seine Religion die amerikanische Verfassung sei. Aber ziemlich schnell merkt man eben mit der Hauptfigur, die von Ryan Gosling gespielt wird, der nämlich der Wahlkampfmanager ist, dass es alles nur hohle Phrasen sind. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist eigentlich die Politik? Sondern man bekommt ziemlich schnell mit, es geht hier eigentlich nur um persönliche Machtinteressen. Und es ist ganz spannend, weil mit Ryan Gosling, dieser Figur, gerät man dann in so ein Netz aus Intrigen, Sexaffären, Machtinteressen, Korruption. Und der Film kreist eigentlich ganz elegant darum, um die Frage, was ist Politik eigentlich heute noch? Also was ist amerikanische Politik, wenn es eigentlich gar nicht mehr darum geht, sondern nur noch um diese ganze Korruption, um die Machtinteressen? Und mich erinnert dieser Film so ein bisschen an die Filme der 70er Jahre, als es die Tradition des guten Polit-Thrillers gab, also die Watergate-Affäre, die Tage des Condors. Und da hat ja häufig Robert Redford auch mitgespielt. Später ist er dann selbst Regisseur geworden. Und ich habe das Gefühl, George Clooney tritt so ein bisschen in seine Fußstapfen und auch George Clooney will immer mit seinen Filmen gucken, wo steht Amerika eigentlich heute? Und das tut er mit diesem Film auf alle Fälle auch. Klingt nach einem recht intelligenten Film. Ist er denn auch intelligent gemacht? Ja, ich bewundere wirklich die Lässigkeit, mit der George Clooney inszeniert. Also eigentlich sind die filmischen Mittel sehr zurückgenommen und er baut eigentlich eine Bühne für seine Darsteller, natürlich auch für sich selbst. Also wenn man ihn dann so sieht, dann kriegt man ganz schnell mit, wie er eigentlich diese Politiker heute auch so demontiert. Also man merkt einfach, das sind alles nur rhetorische Sprüche. Da wird dann so per Knopfdruck dieses Politikerlächeln aufgesetzt. Aber sobald die Kamera weg ist, hört das auch alles auf. Und man erfährt auch gar nichts über seine Figur, weder warum er überhaupt Politiker ist. Und das macht ihn eigentlich noch so interessanter, weil er so aalglatt ist, dass das alles so austauschbar ist. Also diesen Präsidentschaftskandidaten würde ich nie wählen, obwohl ich George Clooney als Schauspieler mag. Und ich finde auch es ganz toll, wie er einfach Ryan Gosling sozusagen die Bühne, das Rampenlicht überlässt. Und Ryan Gosling kriegt eben ganz schnell mit. Am Anfang glaubt er noch an die Politik, aber dann weiß er, das stimmt alles nicht. Und er weiß, wenn er bei diesem Machtspiel mitmachen will, darf er sich eigentlich nicht in die Karten schauen lassen. Also sein Gesicht wird immer versteinerter. Und das Interessante an diesem doch noch sehr jungen Schauspieler ist, dass er uns die Zuschauer trotzdem mitnimmt und dass wir die ganze Zeit wissen um seine moralischen Konflikte und alles. Und das macht er eben mit so wenig Gestik und Mimik. Also das ist wirklich auch ein schöner Schauspielerfilm. Also scheint George Clooney nicht nur gut auszusehen, sondern auch schlau zu sein. Der zweite Film, der passt gar nicht in die Jahreszeit, zumindest vom Titel her. Sommer der Gaukler von Markus H. Rosenmüller. Im Mittelpunkt steht Mozart-Librettist Emanuel Schikaneder, der hat die Zauberflöte geschrieben. Ist das ein Musikfilm? Ein Musikfilm ist es nicht, aber der Film hat auf alle Fälle einen musikalischen Rhythmus und hat auch das, was man an Mozarts Opern so mag, diese Spielfreude, diese spielerische. Mozart tritt selbst auch als Nebenfigur mal auf, aber eigentlich ist ja Markus H. Rosenmüller ein bisschen auf den Heimatfilm abonniert, also Wer früher stirbt, ist länger tot, war ja sein großer Erfolg und das hier ist ein Film, der spielt 1780, es geht eben um eine Theatertruppe, die möchte gerne nach Salzburg, bekommt keine Schauspielerlaubnis und landet dann in so einem kleinen Bergdorf und da finde ich, kriegt der Film auch sowas ganz Zeitloses, weil diese Künstlertruppe ist natürlich, was sind die Außenseiter, sind die Freaks und die kommen dann eben mit diesem konservativen Denken Bedenken dieser Bergbewohner zusammen. Und gleichzeitig geht es aber um einen Streik der Bergleute. Und dann überlegt sich eben die Künstlertruppe, dass sie diesen Streik, diesen Aufstand doch mit reinnimmt ins nächste Theaterstück. Und dann, finde ich, ist das so eine ganz schöne Mischung. Dann kriegt der Film auch noch so was, ein bisschen was Revolutionäres. Die Bergleute singen dann auch noch. Also es kommt dann doch auch noch zu einer musikalischen Einlage. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass dieser Film einfach seine Spielfreude und auch das Klamottenhafte einfach noch ein bisschen mehr durchgezogen hätte. Also wird dann doch immer noch mal versucht, ein bisschen dramatisch zu werden, anstatt einfach mal so loszulassen. Und warum nicht einfach mal eine fröhliche Komödie zu machen? Weil wenn man das macht, dann kommen die tragischen Momente des Lebens sowieso mit rein. Kurz vor Weihnachten bricht der Sommer der Gaukler aus. Anke Lewicke über unsere Filme der Woche. Das waren The Ides of March, Tage des Verrats von und mit George Clooney und Markus H. Rosenmüllers Sommer der Gaukler. Ab morgen in unseren Kinos zu sehen.